ganz kleiner Bub ist da an den Tisch getreten und hat das erste Licht angesteckt. Und jetzt kommt ein kleines Mädelchen. Mein Licht soll für alle die Leute brennen, die dies Jahr nicht Weihnachten feiern können. Das Mädchen steckt das zweite Licht an und ein anderes Mädchen kommt, um das dritte Licht zu entzünden, nachdem es seinen Lichterspruch aufgesagt hat. Ich bringe mein Licht für alle Soldaten, die tapfer die Pflicht im Felde taten.